Eine Nacht in Österreich. Es ist bei Nacht, die Stadt liegt im Halbdunkel. Wir wandern, bis das ein schwaches Licht erscheint. Es ist ein schlecht beleuchteter Kiosk, ein großes Tor mit der Aufschrift von Coca-Cola bewachend. Denke, dass wir uns verirrt haben, dass dies nicht das Ende unserer Reise sein kann. Innerhalb des Kiosks gibt es einen Mann in Hemdsärmeln mit einigen Papieren auf dem Tisch. Mund stellt ihn mir vor. Es ist der Ingenieur der Geheimwaffen und dieser ist der einzige Arbeiter, welchen er erreichen konnte, ohne dass seine Identität bekannt wird. Als wäre er über mich und das, weswegen ich kam, informiert, empfängt er mich herzlich. Auf meine Frage, was er über Bormann denkt, antwortet er mir auf die unerwartetste und seltsamste Weise mit einer anderen Frage. Wissen Sie, wer Hitler war? Ziemlich überrascht antwortete ich ihm, selbstverständlich kenne ich ihn. Wie käme ich dazu, ihn nicht zu kennen? Nein, sagte er mir, Sie können das nicht wissen, weil niemand das weiß, mit aller Bestimmtheit wusste das niemand. Wussten Sie, dass die Russen im Bunker und in der Kanzlei in Berlin 14 Leichen fanden, alle gleichend? Wer war damals der, welcher im Garten des Bunkers verbrannt wurde? Welcher war der wahre Hitler? Und der, welcher nach der Antarktis abreiste? Dasselbe mit Martin Bormann und Rudolf Hess. Welcher ist der wahre Bormann, der, welcher in Chile wohnt oder der, welcher in Moskau starb? Nie in all meinen Jahren der Kämpfe, der Gefechte, vor, während und nach dem Großen Krieg, hatte ich mich in einer ähnlichen Lage befunden. Hier, in der gespenstischen Nacht, in einer Stadt wie im Traum, neben diesen zwei seltsamen Personen, einer Chef der Templer und der andere Erbauer der Geheimwaffen des Dritten Reiches, beides sind alte Kämpfer, ernst, zuverlässig. Der Ingenieur sprach weiter. Wussten Sie, dass die Wissenschaftler des Dritten Reiches uns mehr als 100 Jahre in den Entdeckungen der Technik, der Mechanik und ebenfalls der Biologie voraus waren? Wussten Sie, dass man nicht nur das Klonen und die Robotik erreichte, sondern auch die Verdoppelung? Ja, die vollkommene Verdoppelung? Damals, wer war Hitler und Martin Bormann? War er Spion oder der andere? Ah, Deutschland, die Deutschen, die germanische Rasse, die Arier. Sie sind zu allem fähig, die Welt zu verwandeln und das menschliche Wesen, wenn sie sich einen. Und vor allem, wenn ein Führer erscheint, der sie führt, wie Wotan in den alten Zeiten, damals verwandelten sie sich wieder in Götter, in Halbgötter, die, welche in der Vorgeschichte waren, in Hyperborea. Die Verdoppelung. Etwas, das ausgerechnet sehr viel eher von diesem seltsamen Volk gesucht und umsorgt war, weil über sie erinnere ich mich an einen Film, welchen ich als ein Jugendlicher in dem Internat Paros Arena sah, Metropolis, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in welchem man es erreicht, dass eine Frau in einem Versuch von einem Wissenschaftler gemacht, zu verdoppeln, ohne dass es bekannt wird, welche die echte war. Ja, welcher war der wahre Hitler? Welcher war der wahre Martin Bormann?